Kapitel 1. Er ist wieder da. Mein Name ist Peter. Ich bin 15. Ich lebe in einem kleinen Dorf im Schnalztal. Das liegt in den Ötztaler Alpen, an der Grenze zwischen Italien und Österreich. Heute ist der erste Tag der Weihnachtsferien. Ich gehe mit meinem Freund Vincent Skifahren. Er ist älter als ich. Er ist 20 und macht bald seine Prüfung als Skilehrer. Ich liebe die Berge. Im Sommer und im Winter. Ich möchte Bergführer werden. Das ist ein super Beruf. Da gehe ich dann mit Leuten in die Berge. Ich zeige ihnen alles und passe auf, dass nichts passiert. Ich habe schon viele Bücher über die Berge gelesen. Außerdem mache ich viele Bergtouren. Heute ist tolles Wetter, Sonne, wolkenlos und sehr kalt. Genau das Richtige für mich. In der Nacht ist viel Schnee gefallen. Vinzenz und ich sind früh losgezogen. Von Kurzras sind wir zur Piste hochgestiegen. Er auf seinen Skiern. Ich zu Fuß mit meinem Snowboard unter dem Arm. Das war ziemlich anstrengend. Aber von da oben hat man einen tollen Blick auf das Schnalztal. Alles klar für die Abfahrt? Fragt Vinzenz. Wer zuerst ankommt, hat gewonnen. Achtung, fertig, los! Noch vor kurzer Zeit war Vinzenz immer der Erste. Aber jetzt bin ich mit meinem Snowboard schneller als er. Die Piste ist superschnell. Ich sause über den frischen Schnee. Eine Rechtskurve, der Wind pfeift in meinen Ohren. Dann eine Linkskurve und hups! Ich liege kopfüber im Schnee. Vinzenz kommt und lacht. Na, wie schmeckt der Schnee? Kalt. Der Schnee ist überall, trotz meines Skianzugs. Verflixt. Wie konnte ich nur so stürzen? Langsam stehe ich wieder auf. Vinzenz bekommt keine Antwort und ich sause weiter abwärts. So schnell wie möglich. Nach einigen Minuten bin ich unten. Als Erster. Und dann kommt auch Vinzenz. Ein bisschen mehr Training, mein Lieber, wenn du nächstes Mal gewinnen willst. Meine Skier sind schuld, antwortet Vinzenz. Die sind wohl heute Morgen etwas müde. Komm, sagt er. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Wir schauen beim Ernst vorbei. Ernst ist der älteste Einwohner von Kurzras. Er ist 84 Jahre alt und lebt mit seiner Frau Maria auf einem Hof oberhalb des Dorfes. Ich mag Ernst sehr gern. In den Ferien gehe ich ihn oft besuchen. Er kann so schöne, spannende Geschichten über das Schnalztal erzählen. Als wir zu seinem Hof kommen, steht Ernst vor dem Haus und sucht etwas auf dem Boden. Hast du was im Schnee verloren? Fragt ihn Vinzenz. Ernst hebt den Kopf. Er freut sich, uns zu sehen. Servus, ihr zwei. Schaut einmal da. Ernst zeigt uns Spuren im Schnee. Sie kommen vom Berg, laufen rund ums Haus und gehen dann in Richtung Gletscher. Es sind Fußspuren, aber viel, viel größer als normal. An dir kann das nicht sein. Wer war das? Fragt Vinzenz. Ernst antwortet nicht. Sein Gesicht zeigt Angst. Aber er wird sicherlich eine Erklärung haben. Ich habe eine Idee. Folgen wir den Spuren? Nein, ruft Ernst laut. Das ist zu gefährlich. Er ist wieder da. Wer er? Fragen Vinzenz und ich im gleichen Moment. Der arme Mann sieht jetzt sehr erschrocken aus. So habe ich Ernst noch nie gesehen. Er antwortet nicht. Von wem sprichst du? Frage ich Ernst nochmal. Er zieht uns am Arm und zeigt auf den Gletscher. Der Schneemensch ist wieder da,